WDR 5. Neugier genügt. Morgen wird Deutschland, wenn nicht alles täuscht, einen sehr wichtigen Prozess gewinnen. Ein Prozess vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Ehemalige italienische Zwangsarbeiter in Deutschland haben vor italienischen Gerichten Entschädigung eingeklagt und zunächst mal Recht bekommen, bis hin zum obersten Gericht Italiens. Dennoch wird der Internationale Gerichtshof die Ansprüche morgen sehr wahrscheinlich zurückweisen. Der Rechtsgrundsatz, der hier wirkt, heißt Staatenimmunität. Und das Argument lautet, wenn Privatpersonen nach einem Krieg vor den eigenen Gerichten den ehemaligen Kriegsgegner auf Entschädigung verklagen können, dann ist Versöhnung auf Jahrzehnte hin unmöglich. Und so wird morgen ein komplizierter Streit zwischen Deutschland und Italien juristisch entschieden. Dabei stecken hinter dieser Geschichte Menschen, Menschen und ihre Schicksale. Und Peter Meisenberg erzählt ihre Geschichte. Die italienische Regierung hat in Anerkennung der Unmöglichkeit, den ungleichen Kampf gegen die überlegene gegnerische Macht fortzusetzen und um weiteren, noch schwereren Schaden von der Nation abzuwenden, General Eisenhower, den Oberbefehlshaber der alliierten angloamerikanischen Streitkräfte, um einen Waffenstillstand gebeten. Dieser Bitte ist entsprochen worden. 8. September 1943. Um 19.42 Uhr spricht der italienische Regierungschef Marschall Pietro Badoglio über Radio zum italienischen Volk und zur italienischen Armee. Überall ist jedwede feindselige Handlung italienischer Militäreinheiten gegen die angloamerikanischen Streitkräfte sofort einzustellen. Keine Ahnung hatten wir, was passieren würde am 8. September 1943. Wir waren auf Elba stationiert. Wir dachten, der Krieg ist zu Ende. Wir wollten nach Hause. Attilio Boldini ist 1943 Soldat der italienischen Armee, 29 Jahre alt. Er will zu seiner Frau Gigina zurück und sich um den gemeinsamen Sohn Giampiero kümmern, der an Kinderlähmung erkrankt ist. Und dann sind plötzlich deutsche Fallschirmjäger abgesprungen. Vielleicht 200 oder 300 Mann. Die haben mit unseren Offizieren verhandelt. Und die Offiziere haben uns befohlen, die Waffen abzugeben. Wir waren immerhin 7000 Mann. Aber wir haben uns gesagt, Bene, machen wir Schluss, wir wollen nach Hause. Es ging nämlich das Gerücht, dass die Deutschen uns nach Hause schaffen. Es ist tatsächlich bloß ein Gerücht, wie sich bald herausstellt. Attilio schweigt Jahrzehnte über die Erlebnisse, die in den folgenden 22 Monaten auf ihn zukommen. Erst Ende der 1980er Jahre, kurz vor seinem Tod, erzählt er sie seinem deutschen Freund Christoph Schmink-Gustavus. In Piombino wurden wir in ein Fußballstadion gesperrt. Da war eine Mauer ringsum. Und oben auf der Mauer MGs postiert. Die waren auf uns gerichtet. Da haben wir uns gesagt, Mensch, was ist denn hier los? Was haben wir denn verbrochen? Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht hatte bereits vor der Landung der Alliierten auf Sizilien und dem Sturz Mussolinis befürchtet, Italien würde vom Achsenbündnis mit dem nationalsozialistischen Deutschland abfallen und Vorkehrungen getroffen. Man hatte seit dem Sturz Mussolinis, der am 25. Juli 1943 stattgefunden hatte, schon viele tausend Soldaten nach Italien einsickern lassen, auch in die Gebiete, in denen Italien und Deutschland gemeinsam als Besatzungsmacht auftrat, vor allem auf dem Balkan und in Griechenland. Der Historiker Wolfgang Schieder. So war es möglich, dass fast mit einem Schlag die fast 600.000 Mann italienische Soldaten gefangen genommen und entwaffnet werden konnten, die sich zum Teil gewehrt haben, aber nur relativ selten. Schließlich haben sie uns zum Bahnhof gebracht und auf 4 Waggons verladen. In jeden Waggon 40 oder 45 Mann. Dann von außen zugemacht und verriegelt. Und ab Piombino, Pisa, dann immer hoch nach Norden. Der ganze Hass der deutschen Nationalsozialisten entlädt sich auf die 600.000 gefangenen Soldaten der italienischen Armee. Sie sehen sich durch den Waffenstillstand, den der Mussolini-Nachfolger Pietro Badoglio am 8. September mit den Alliierten geschlossen hat, verraten. Sie haben uns ausgeladen, in einem kleinen Bahnhof namens Bremenfort. Während die Kolonne durch den Ort marschierte, kamen uns kleine Buben entgegen. 8 oder 9 Jahre alt. Die haben uns angespuckt und Badoglio, Badoglio geschrien. Sie warfen uns Steine hinterher. Die gefangenen Italiener sollen für ihren Verrat büßen. Sie werden gleich nach ihrer Ankunft in Deutschland in KZ-ähnlichen Lagern interniert und zur Zwangsarbeit eingeteilt, vor allem in der Rüstungsindustrie. Und das, obwohl Kriegsgefangene nach der auch von Deutschland unterzeichneten Genfer Konvention nur zu nicht-militärischen Arbeiten herangezogen werden dürfen. Doch ein Befehl Hitlers vom 20. September 1943 benennt die italienischen Gefangenen kurzerhand in Militärinternierte um. Das war ein völkerrechtliches Novum, der Begriff. Es gibt sonst Zivilinternierte. Wenn also Deutsche, meinetwegen, die in Großbritannien waren, bei Kriegsausbruch, die wurden interniert, Zivilisten. Dass Militärs interniert werden, war neu. Wären die italienischen Soldaten Kriegsgefangene geblieben, hätte man sie auch als solche behandeln, sie zum Beispiel unter die Obhut des Internationalen Roten Kreuzes stellen müssen. So aber sind sie sozusagen vogelfrei. Und außerdem gibt es noch einen weiteren, eher taktischen Grund für die Änderung des Status von Kriegsgefangener in Militärinternierter. Am 23. September 1943 installieren die Deutschen in Salò am Gardasee das Marionettenregime der Repubblica Sociale Italiana. Staatschef, der aus italienischer Haft befreite Mussolini, der damit wieder zum Achsenverbündeten des nationalsozialistischen Deutschland wird. Nun konnte man hier nicht die Soldaten des eigenen Verbündeten, der es noch oder wieder oder immer noch war, plötzlich als Kriegsgefangene einbehalten. Und dann hat man diese windige Lösung gefunden. Das Entscheidende ist allerdings, dass sie Zwangsarbeit geleistet haben. Gleich am Morgen nach unserer Ankunft kamen deutsche Zivilisten zum Appell. Die haben sich Arbeitskräfte ausgesucht. Sie haben uns wie Sklaven behandelt. Mit einem Hochmut und einer Brutalität. Nicht zu glauben. Wir mussten die Kanalisation reparieren. Wo Bomben runtergegangen waren und die Kanalisation getroffen hatten, haben wir die Röhren neu verlegt oder die Gewölbe neu aufgemauert. Eine schlimme Arbeit. Che schifo. Kloake, Gestank, Scheiße, Präservative, die vorbeischwammen. Ekelhaft. Na, italienische Militärinternierte sind schlechter behandelt worden, weil sie in den Augen der Nationalsozialisten, aber auch natürlich in großen Teilen der deutschen Bevölkerung, die von der nationalsozialistischen Propaganda beeinflusst war, geprägt war, als Verräter abgestempelt worden sind und sogar als minderwertige Menschen betrachtet worden sind. Carlo Gentile, italienischer Historiker. Auf dem Appellplatz mussten wir antreten zur Gymnastik. Hinlegen, auf, hinlegen, auf. Alles im Dreck und Schlamm und Regen. Und als der Unterleutnant sah, dass einer liegen blieb, mussten wir uns alle hinlegen. Dann ist er mit seinen Stiefeln über unsere Rücken gelaufen, bis zu dem, der nicht hochgekommen war, und hat ihn mit dem Gewehrkolben geschlagen. Dann wieder von vorn. Hinlegen, auf! Hinlegen, auf! Die unzulänglichen Lebensbedingungen und vor allem die gezielt unzureichende Ernährung lässt die Kranken- und Sterbeziffern bereits im ersten Winter dramatisch in die Höhe schnellen. Sie haben uns nicht immer zu den Kloaken gebracht. Manchmal sind wir auch in die Bunker gegangen, um dort irgendwelche Arbeiten auszuführen. Aber wenn Fliegeralarm war, haben sie uns rausgeschickt und die Deutschen sind in den Bunker geströmt. Draußen hatten wir keinen Schutz vor den Bomben. Die Zahl der italienischen Militärinternierten, die aus der deutschen Gefangenschaft nicht zurückkehren, ist unklar. Die italienischen Militärbehörden geben in den 1950er Jahren eine Zahl von 20.368 Toten an. Der Verband der ehemaligen Militärinternierten spricht dagegen von 60.000 Toten. Warum diese Misshandlungen und Quälereien? Ich glaube, es war, weil sie uns beugen wollten. Es hat wenig gefehlt. und sie hätten es geschafft. Die Heimkehrer haben die Gefangenschaft als Erniedrigung erlebt und schweigen darüber, statt Entschädigungsforderungen zu stellen. Den wenigen, die es trotzdem tun, wird sie, mit einigen Ausnahmen, nicht gewährt, weder von italienischen noch von deutschen Behörden. In den 60er Jahren gab es mal ein Gesetz über Haftentschädigung für ehemalige Lagerhäftlinge. Das galt aber nur für bestimmte KZ. Damals habe ich meine Lagerkarte nach Rom geschickt. Ich hatte angenommen, dass ich irgendwas bekommen würde. Aus Rom kam aber nur eine Empfangsbestätigung mit dem Aktenzeichen. Das war alles. Also es sind unglaubliche Summen an Reparationsleistungen erbracht worden, von denen Italien allerdings damals nichts abbekommen hat. Und zwar einfach deswegen, weil ja Italien bis zum Jahr 1943 ein Verbündeter Deutschlands war. Der Staats- und Völkerrechtler Christian Tomuschat berät und vertritt die Bundesrepublik Deutschland in einem Rechtsstreit mit Italien, in dem es unter anderem um Schadensersatzansprüche ehemaliger italienischer Militärinternierter geht. Italien musste verzichten auf alle Ansprüche gegen Deutschland und dieser Verzicht galt auch für italienische Staatsbürger. Das ist sehr eindeutig geregelt in dem Friedensvertrag von 1947. Das ist die Hauptargumentationslinie der Bundesrepublik. Trotzdem zahlt Deutschland Italien im Jahr 1961 eine einmalige Entschädigung in Höhe von 40 Millionen D-Mark. Allerdings nur für politisch bzw. wegen aktiven Widerstandes Verfolgte. Danach passiert lange nichts. Bis zum Jahr 2000, als massiver Druck aus den USA die Bundesrepublik zur Verabschiedung des Stiftungsgesetzes zur Entschädigung der Zwangsarbeiter zwingt. Von Zahlungen ausgeschlossen sind ausdrücklich italienische Militärinternierte. Das ist in Italien als sehr bedauerlich und ungerecht empfunden worden, dass das deutsche Gesetz über die Entschädigung der Zwangsarbeiter auf die italienischen Kriegsgefangenen nicht angewandt worden ist. Und man hat dann versucht, die Bundesregierung und natürlich auch den Bundestag zu einem Umdenken zu bringen. Das ist nicht geschehen. Die Folge des italienischen Unmutes? Immer mehr italienische Gerichte nehmen private Klagen ehemaliger Militärinternierter gegen die Bundesrepublik Deutschland an. Im Sommer 2008 entscheidet das oberste italienische Gericht, dass drei dieser Klagen rechtskräftig sind und ordnet Vollstreckungen an deutschem Eigentum in Italien in Höhe von 51 Millionen Euro an. Unter anderem in Form einer Zwangshypothek auf das Goethe-Institut in Rom. Daraufhin verklagt Deutschland Italien vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Verletzung des völkerrechtlichen Prinzips der Staatenimmunität. Staatenimmunität bedeutet, dass kein Privater einen fremden Staat vor den Gerichten seines eigenen Landes verklagen kann, wenn es sich dabei um Hoheitsakte des fremden Landes handelt. Doch geht es bei dem in Den Haag verhandelten Konflikt nur vordergründig um ein völkerrechtliches Prinzip. Im Kern steht dort das historische Versäumnis der Bundesrepublik zur Verhandlung, sich zuerst gar nicht, dann nur gezwungenermaßen und schließlich sehr halbherzig um die Entschädigung von Zwangsarbeitern gekümmert zu haben. Die rein formal juristische Begründung, mit der die italienischen Militärinternierten aus dem Stiftungsgesetz ausgeschlossen wurden, belegt diese Halbherzigkeit. Das Deutsche Reich hat in der Tat seinerzeit die italienischen Kriegsgefangenen einfach umgewidmet. Das heißt also, aus Kriegsgefangenen wurden Zivilinternierte, die dann zur Zwangsarbeit herangezogen worden sind. Aber es ist eine einfache Grundregel des Völkerrechts auch, dass sie Völkerrecht nicht einfach ummodeln können nach ihren Wünschen. Das Völkerrecht ist verbindlich. Durch eine einseitige Entscheidung konnte das Deutsche Reich nicht diesen Kriegsgefangenenstatus aufheben. Die Italiener blieben nach wie vor Kriegsgefangene. Und an Kriegsgefangene werden prinzipiell keine Entschädigungen gezahlt. Also das ist natürlich eine völkerrechtliche Argumentation, die ich als Historiker erst einmal so stehen lassen kann. In der Sache ist sie nicht richtig. Wolfgang Schieder. Denn sie wurden ja eben gerade nicht als Kriegsgefangene behandelt in der Realität. Behandlungsmethoden, die Kriegsgefangenen zustehen, sind bei ihnen nicht angewandt worden, sodass sie ohne weiteres eben auch Zwangsarbeit leisten mussten, was Kriegsgefangene eigentlich nicht dürfen. Insofern kann ich dieser juristischen Interpretation nicht folgen, weil sie in der Realität nicht zutraf und die Verbände der Militärinternierten haben recht, wenn sie jetzt eine gewisse Gleichstellung mit anderen Zwangsarbeitern des Dritten Reiches verlangen. Ich habe es geschafft, nach Hause zu kommen. Wegen Gigina und Giampiero, die gewartet haben. Der Gedanke, du musst nach Hause. Du kannst Gigina nicht mit dem Kind alleine lassen. Du musst für die beiden da sein. Dieser Gedanke hat mich nie losgelassen und mich aufrecht gehalten. Wie hättest du sonst diese ganzen Quälereien aushalten sollen? Nachdem das oberste italienische Gericht im Jahr 2008 die Klagen der ehemaligen Militärinternierten angenommen hatte und Deutschland daraufhin Italien in Den Haag verklagte, entscheidet sich der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier immerhin zu einem symbolischen Schritt. Und zwar? Eine Historikerkommission einzusetzen, die diese Vorgänge zu Ende des Zweiten Weltkrieges, vor allem von 1943 bis 1945, als Oberitalien vom nationalsozialistischen Regime besetzt war, zu untersuchen. Wolfgang Schieder wird auf deutscher Seite der Vorsitzende der je zur Hälfte aus italienischen und deutschen Historikern bestehenden Kommission. Auf italienischer Seite arbeitet Carlo Gentile in der Kommission. Wir haben sehr vieles autobiografisches Material auswerten können. Zum erheblichen Teil handelt es sich um Material, das bis jetzt noch nicht gesichtet worden war. Es handelt sich um Aussagen oder um Lebensberichte, die in der Nachkriegszeit entstanden sind, aber auch um tatsächlich noch Originaldokumenten aus der Kriegszeit, um Tagebücher von einzelnen Soldaten und Offiziere, um Feldpostbriefe und Ähnliches. Das Bild, das daraus entsteht, es ist ein sehr differenziertes Bild. Wir sind morgens zu Fuß ans Flussufer gelaufen, wo wir arbeiten mussten. Unsere Kolonne marschierte durch die Straßen und die Leute sahen uns an. Sie sahen auch, dass wir immer versuchten, an die Mülleimer zu kommen. Natürlich war das verboten und die Wachen haben uns geschlagen. Aber das war uns egal. Wir waren wie besessen von der Hoffnung, irgendetwas Essbares im Abfall zu finden. Das heißt nicht, dass wir nun lauter Einzelerfahrungen von Millionen Menschen nebeneinander setzen, sondern wir setzen diese natürlich in Beziehung zu dem Gesamtgeschehen. Aber es ist noch etwas anderes passiert. Anscheinend hatten die Anwohner dieses Schauspiel mit dem Wettlauf zu den Mülleimern beobachtet. Es kam nämlich vor, dass wir direkt unter dem Deckel des Eimers in Butterbrotpapier gewickelte Päckchen fanden. Ein paar Scheiben Brot. Eine Pellkartoffel. Nicht viel, was die Leute eben selber hatten. Einer der vom Außenministerium vorgegebenen Aufträge an die Deutsch-Italienische Historikerkommission ist, eine gemeinsame Erinnerungskultur beider Länder zu erarbeiten. Die Erinnerungskulturen in beiden Ländern sind sehr unterschiedlich und von sehr unterschiedlichen Erfahrungen geprägt. Und in beiden Ländern sind Vorurteile vorhanden, die sehr schwer auszumerzen sind. Das bedarf viel Zeit und ich befürchte, dass unsere Generation nicht das Ende dieser Vorurteile dann erleben wird. Aber man kann hinarbeiten, dass es doch gemacht wird. Und das ist schon, glaube ich, ein erster guter Ergebnis. Gigina war im Haus, aber sie hat meine Stimme nicht erkannt. Ihre Mutter hatte mich aber gehört und rief ganz aufgeregt, »Non senti Gigina!« Hast du das nicht gehört? E Attilo, che chiama. Das ist Attilo, der gerufen hat. Aber Gigina hat die Stimme nicht erkannt. Ma che, non è mica lui. Ach was, das ist nicht er. Sie ist aber rausgegangen. Sie war ganz bleich und hat mich nicht erkannt, als sie mich sah. So sehr hatte ich mich verändert. Ich konnte nicht reden. Wir haben uns nur angeschaut. Morgen wird der Internationale Gerichtshof in Den Haag sein Urteil veröffentlichen im Streit zwischen Deutschland und Italien um Entschädigungen für italienische Zwangsarbeiter. Das war ein Feature von Peter Meisenberg. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.